Wer für Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen Kultur plädiert, macht sich zum Helfershelfer, während wer der Kultur sich verweigert, unmittelbar die Barbarei befördert, als welche die Kultur sich enthüllte. Stellte Adorno fest und weiter, das exponierteste Diktum aus Beckets Endspiel, es gebe gar nicht mehr so viel zu fürchten, reagiert auf eine Praxis, die in den Lagern ihr erstes Probestück lieferte und in deren einst ehrwürdigen Begriff schon die Vernichtung des Nicht-Identischen teleologisch lauert. Zitat Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu dieser Ringvorlesung. In diesen beiden Zitaten wird ja das Programm schon in gewisser Hinsicht fixiert zwischen Engagement und Autonomie, zwischen Praxis und dem, was den Kunstbegriff bestimmt. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist diese Ringvorlesung ja schon seit einigen Jahren veranstaltet von den Studierenden und auch der Gesellschaftstheorie und Gesellschaftskritik verpflichtet, was ich besonders gut finde. Denn die Wahrheit dieser Gesellschaft ist die Aufhebung dieser Gesellschaft. Und das wäre die Bestimmung der Krise, des Begriffs der Krise. Und wenn die Gesellschaft keinen Begriff von sich selbst hat, droht der Umschlag, die negative Aufhebung ihrer selbst und die Barbarei, wie Adorno sagte. Mein Text ist nicht so sehr wissenschaftlich, akademisch, sondern will einfach verschiedene Stichworte geben, die sich sozusagen zu einer Art Rede fügen und fühlt sich verpflichtet, gegen falsche Versöhnung zu argumentieren. Die Verwandlung von Natur in Material und die Verwandlung des Materials in Gegenstand ist im Prozess der Verwandlung auch einer der Suspensionen des Vorvergangenen. Es hat auch immer ein Element von Gewalt, der die vorhandene Sache ihres Inhalts enthebt und sich diesem auf immer entfremdet. Es ist nie mehr Natur und etwas ist nie mehr Material, sondern Produkt und der ganze Vorgang zunehmend abstrakter und arbeitsteiliger, immer mehr verwiesen auf Mimesis dessen, was einmal Einheit gewesen sein mag und irreversibel verloren ging. Das Mimetische und die Erkenntnis des Anderen lehrt bereits früh, zum Beispiel im Judentum, das Inkommensurable. Dass die Nicht-Identität von Subjekt und Ding, welches von jenem gefertigt, nicht hintergehbar ist. Es also entscheidend ist für Zivilisation, dass die Zivilisierten nicht Objekt oder Gott sind und im Bildmachen bereits der Prozess der Zivilisation aufgehoben zu werden droht, als Eintritt in die Barbarei des Immergleichen, der Anbetung der Götzen. Der Vorrang des Objekts ist das Prinzip der Bildung von Individualität, die Möglichkeit des Denkens. Kunst wäre bestimmt als Statthalter der noch nicht verunstalteten Dinge der Geschichte. Geschichte der Kunst trägt in sich die Leidensgeschichte der Menschheit und nichts an Geschichte geht in Kunstwerken verloren. Während im alten Ägypten das Mumifizieren Teil der Grablegung war, der Sichtbarkeit entzogen und dem Jenseits galt, ist das Einbalsamieren von Leichnam in der Geschichte der Linken den Lebenden mitgegeben. Ist im Zuge von Neuzeit und Aufklärung erst Subjektivität entfaltet und Träger von Rationalität, leidet der Staatsbürger umso mehr an dem Mangel an Unsterblichkeit, die ihm einst der Glaube versprach, und diese Kränkung mag Impuls werden, sich der Endlichkeit zu entziehen und sei es im Abbild, das einst auch aus Gründen der Vernunft dem Bilderverbot unterlag. Die Entscheidung, Revolutionsführer skulptural zu verewigen, zeitigt von da von einem merkwürdig archaisch-bürgerlichen Verstande, wie es Götzen braucht, um den Stillstand der bürokratisierten Gesellschaft zu hypostasieren und zugleich als Zwangsakt den Individuen gegenüber zu rechtfertigen. Einbalsamierungen sind spezifische Ästhetisierungen der Linken über Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, den Kims und der Gescheiterten von Chavez. Da hat es also nicht funktioniert. Und angeblich soll Chavez auch bei Jesus sein. Von daher war vielleicht auch diese Tradition der Einbalsamierung doch nicht so gewünscht. Einbalsamierung geschaffen, als Weihestätten für defilierende Massen, als Kultstätten der Staat gewordenen Revolution, deren propagierte Bewegungsgesetze dem verlebendigten Leichnam im Begriff schon widersprechen. Sie sind gegen ihr Anliegen Götzenbilder des Scheiterns, der Versprechung einer Umwälzung der Gesellschaft, dem sozialistischen Realismus verwandt, den die Kulturindustrie im Fünfjahresplan plante. Es hat was von Menschenopfer und von Hohn, dem Toten keine Ruhe zu lassen, und indem man die Ruhe nicht lässt, mumifiziert die Revolution in der Annexion des Privatesten, des Gestorbenen. Dass also das Politische als das Verhältnis der Gemeinschaft der Bürger zum Staat, wie dessen Anspruch auf diese, gerade im Politisieren Ideologie wird, in dem alles gleichermaßen politisch zu sein hat, bis ins Privateste hinein. Nichts bleibt unerfasst von der Reproduktion des Staates, dessen Konstitution unentwegt bestätigt werden soll. Politikverdrossenheit wäre denn mehr denn je der Anspruch auf noch mehr Deckung des Staates und seiner Untertanen, der Wunsch nach dem Durchgreifen hin zur völligen Totalität. Von daher ist Familienpolitik, Familienkultur und Verkehrskultur Verkehrspolitik, und der Gipfel wäre dann Kulturpolitik, die Querschnittaufgabe der Staatskultur, des Kulturstaats. Bis das Kulturvolk sich selbst an den Kragen geht, ob seiner sich selbst begrifflich und ganz real praktisch ad absurdum führenden Kulturleistung, wie zum Beispiel Elbphilharmonie oder Flughafen, und ich glaube in Dresden geht es um eine Brücke oder Stuttgart. In dem bekannten Gemälde Guernica von Pablo Picasso, dessen Besitz als Reproduktion, zum Beispiel als Postkarte, der Frankofaschismus bis zuletzt mit Gefängnis bestrafte, kreuzt sich gleichsam der Auftrag der Politik zur politischen Kunst mit deren eigenen Scheitern. 1936 veröffentlichte Benjamin seine Folgerung: Gegen die Ästhetisierung des Politischen im und des Faschismus sei Politisierung der Kunst zu setzen. 1937 wird die Stadt Guernica von der nationalsozialistischen deutschen Legion Condor, also der Luftwaffe, angegriffen und völlig zerstört. Ein Ort im Übrigen ohne militärische, aber jedoch hoher symbolischer Bedeutung. Durch den Massenmord sterben über 1000 Menschen. Picasso, der von der Spanischen Republik für den spanischen Pavillon der Weltausstellung in Paris 1937 eingeladen worden war, plant aus diesem Anlass sein Gemälde, deren verschiedene Phasen der Entstehung den Zwiespalt belegen, in dem Picassos Überlegungen womöglich standen. Insbesondere die geballte Faust des gefallenen Kriegers, ich nehme an, das Bild ist in etwa bekannt, das Gemälde, liegt also unten ein Krieger, also faktisch mythisch konnotierter Krieger. Insbesondere die geballte Faust des gefallenen Kriegers, sein Lebenszeichen und Zeichen des revolutionären Widerstands, den ersten Skizzen noch wesentlich erscheint, wird von Picasso revidiert, und aus dem erhobenen Arm wird der Niedergelegte, in dem ein gebrochenes Schwert die Niederlage bestätigt und irritierend die Hand eine Blume trägt. Über die militärischen Konflikte zwischen Anarchisten und Kommunisten in Katalonien im selben Jahr hinaus, die auch Movens des Resignativen sein mochten, ist der ganzen Konstruktion des Gemäldes der Antagonismus, der Avantgarde, wie die Unmöglichkeit, sie in Anbetracht des Bürgerkrieges einem künstlerischen Gefüge zuzuführen, anzumerken. Die Verknüpfung von klassizistischen und kubistischen Elementen, das Einführen mythischer Figuren im Kontrast zur Entfaltung von Technik, die Dimension eines Triptychons in Verbindung mit narrativen, auf Filmsequenzen reagierenden Strukturen, belassen das Gemälde sowohl im Status seiner Autonomie als, dass es auch verfügbar wird, als im Moment der Vernichtung einsetzendes Gedenken. Es historisiert von Anbeginn an, indem mit dem Titel das Ereignis und mit der Konstellation des Geschehens im Bild seine Abstraktion sich verschränken. Dieses, die Tradition des Historienbildes aufrufende Bild, wird gegen die Dissonanzen hermetisch offen. Die Bildelemente stellen sich dem spekulativen Verstehen anheim, wie sie sich genau diesem Unmittelbaren verweigern. So deutet denn auch der bekannte Kunsthistoriker Max Imdahl beinahe kunstreligiös in der Tradition negativer Theologie Guernica als Absolutum der Unmittelbarkeit der Anschauung, in dem ein jedes Individuum sich der Schrecken des Krieges im Allgemeinen vergewissern könne und das sich gerade im Sowohl-als-auch verwirkliche, statt im Entweder-oder. Das Sowohl-als-auch ist jedoch hier nicht Antinomie, sondern nur unwahr und folglich riskiert das Werk seine Verbindlichkeit. Dennoch ist die Autonomie nicht auflösbar. Max Raphael, marxistischer Kunsttheoretiker, kritisiert das Werk als zu wenig bezogen auf das konkrete Ereignis. Kaderkommunisten verurteilen es als Beleidigung des Proletariats. Andernorts wird der Charakter des Opferbildes und die Abwesenheit sichtbarer Täter moniert. Picasso selbst problematisierte sein eigenes Werk in diesem Modus des sowohl als auch, was eben eigentlich nicht funktioniert, indem er mal die Tiere als Abbildung des spanischen Volkes avisierte, um später zu dementieren, der Stier sei Stier, das Pferd ein Pferd und unmittelbare Übersetzung bestimmter Motive ausschloss. Die Suche nach dem eigentlichen Inhalt, wie Imdall es nennt, schließt im Erscheinen des Werkes die Möglichkeit politischer Kunst aus. Picasso antizipierte bereits den Vernichtungskrieg, wie auch Benjamin sich korrigierte bezüglich seiner Hoffnung auf politisierte Kunst. Der spanische Bürgerkrieg liegt schon im Kern der Niederlage im Klassenkampf und dem drohenden Sieg der Konterrevolution, der dann ja auch gelang. Auf der Weltausstellung in Paris stehen sich Nationalsozialismus und Sowjetunion mit ihren Pavillons gegenüber, die standen direkt gegenüber. Während die Sowjetunion im sozialistischen Realismus unter anderem Arbeiter und Bauern skulptural ausstellte, zeigt sich der Nationalsozialismus monumental klassizistisch und lässt Speer, der Architekt des Pavillons mit Lichtdom, in Ästhetisierung die Volksgemeinschaft im Herzen der Hauptstadt des von einer Volksfront regierten Frankreichs und nach dem Beschluss der Nürnberger Rassegesetze 1935 lässt Speer in seiner Ästhetisierung die Volksgemeinschaft als bereits begonnene Zukunft der Gesellschaft aufführen. Die Erfahrung des Entsetzens veranlasste Picasso nach Guernica zu einer Serie von Bildnissen von weinenden und verzweifelten Frauen, deren zum Teil provokativ farbig und ambitioniert malerisch ausgearbeitete Darstellung von völliger Isolation, Verlassenheit und Trost wie Hoffnungslosigkeit zwar noch auf das Historienbild Guernica verweisen, doch zugleich ein aus der Geschichte fallen markieren, jenseits irgendeines Rettenden. Wobei man noch zu erinnern wäre, dass von Picasso, beziehungsweise Picasso entlehnt, allen wahrscheinlich auch bekannt, es Motive gibt, die als Embleme der Friedensbewegung einem immer wieder begegnen. Also Taube, Blume, Kind und so weiter. Also er hat immer diesen Widerspruch in sich gehabt. Picasso besuchte im selben Jahr der Entstehung von Guernica Paul Klee in der Schweiz, 1937. Und es mag möglich sein, dass die Engel von Klee, ich weiß nicht, ob die bekannt sind, in Hamburg war gerade eine große Ausstellung, dass die Engel von Klee ihn herausforderten. Der Angelus Novus von Klee, der nach Benjamin Engel der Geschichte, belegt die Erkenntnis, dass Gegenwart die Vergangenheit bestimmt. Und in der Bewegung des Engels wendet dessen Antlitz sich der Vergangenheit zu und ein Sturm weht vom Paradiese her und bläst ihn in die Zukunft, der er den Rücken zukehrt, während Trümmerhaufen vor ihm bis in den Himmel wachsen. Nicht möglich zu verweilen, um, Zitat, die Toten zu wecken und das Zerschlagene zusammenzufügen. Politische Kunst 1937 dachte noch an den Sieg gegen den Faschismus durch die Revolution und wurde sich in Picasso ihres Scheiterns unausgesprochen gewiss. Je totaler die Gesellschaft, umso verdinglichter auch der Geist und umso paradoxer sein Beginn, der Verdinglichung aus eigenem sich zu entwinden. Noch das äußerste Bewusstsein vom Verhängnis droht zum Geschwätz zu entarten. Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben, schreibt Adorno. Der absoluten Verdinglichung ist Geist nicht gewachsen, solange er in selbstgenügsamer Kontemplation bleibt. Das sogenannte Ereignisbild, das mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters und der Aufklärung von Barock über Goya bis Delacroix im jeweiligen Werk noch solches enthielt, Geist, Kontemplation, kippt mit Picasso objektiv ins Unmögliche, wird zum Begriffsverlust und damit Verlust der Fähigkeit zur Kritik. Der ganze Ansatz wird zum Teil des Problems und nicht zu einem der Erkenntnis. Die zeitgenössische Kunst erfährt den Bruch der Erfahrung als ihre objektive Kontinuität bis zur völligen Singularität lediglich einzelner künstlerischer Werke. Die Ismen, ja, das ist gemeint, klar, was ich meine, die Ismen, also Sozialismus und so weiter, die Ismen sind irreversibel Teil dessen, was die nachbürgerliche Gesellschaft an der Katastrophe nicht verhinderte, beziehungsweise sie in dieser sich verwirklichte. Es ist dem Betrieb der Kulturindustrie eigen, sich selbst als permanente Neuigkeit des Immergleichen aufzuführen. Und dem gehört auch an, dass nichts den Betrieb aufhalten soll. Es also mitunter wie Schnee von gestern erscheint, kritisch daran zu erinnern, wie falsch es schon gestern war, was hier so getrieben wird. Das vermeintlich Neue ist das Alte, nur in noch stärkerer Form. Insofern sich in der Kulturindustrie das ideologische Element radikalisiert, über das sogenannte notwendig falsche Bewusstsein hinaus. Deutsche Ideologie als dem Gebiet des notwendig falschen Bewusstseins angehörend und dennoch sich fundamental unterscheidend, indem die Lügen, die man verbreitet, tatsächlich geglaubt werden und man gerade darum möglicherweise plural jeden Einwand duldet als Meinung. Diese Ideologie befindet sich ganz bei sich in dem, was sie Kultur und Arbeit nennt und gilt dem Kapitalverhältnis die falsche Identität des Nicht-Identischen, so der Ideologie das Identische ohne Nicht-Identisches. Wahn, der sich speist aus dem Unverstandenen, projiziert das absolut Andere und drängt mit aller Macht auf dessen Eliminierung und wähnt darüber zu sich selbst als absolut Identischen in allen, in der Masse, im Volk zu kommen. Gerade deutsche Kultur hat in Wagner diesen Wahn vollzogen und deutsche Arbeit in der Vernichtung durch Arbeit in Auschwitz-Monowitz. Kultur gegen Zivilisation und Arbeit um ihrer selbst willen sind die womöglich ganz naheliegenden, quasi verobjektiviert erscheinenden, von daher unbewusst programmierten Fixpunkte solcher Einrichtungen wie die der Bundeskulturstiftung, die in ihrem ganzen Programm sich fortwährend um Integration des Unvereinbaren bemüht und falsche Versöhnung verströmt. Viel eher, als dass es sich auf Erkenntnis hin aufklären würde, ob das Wort Arbeit, das für Kunstwerke hierzulande gebraucht wird, gerade ideologisch nicht deutlich mehr Unterschied zum Beispiel zum englischen Work trägt. Und auch Working Class markiert ja eher ein Gesellschaftsverhältnis als das Wort Arbeiterklasse. Auch aus diesem Grund ist daran zu erinnern, dass der Kunstbetrieb, dem ja Künstler und Vermittler, Staat und Wirtschaft, Wissenschaft und Publikum gleichermaßen angehören, im letzten Jahr überschritt, was gemeinhin noch als Grenzziehung überwiegend verbindlich war. Es wurde zugelassen und mehr, dass mit der Berlin-Biennale von der Bundeskulturstiftung hauptsächlich finanziert, dass mit der Berlin-Biennale die Sphärentrennung, die auch Kunst von Politik scheidet, nicht nur programmatisch aufgehoben, sondern sich als Praxis etablieren konnte. Aufhebung der Vermittlung und Unmittelbarkeit des Wahns im Wahn der Unmittelbarkeit oder, wie es damals hieß, angewandte Gesellschaftskunst durchzusetzen, kam zu sich in dem, was Antisemitismus in heutiger Zeit ausmacht, nämlich Antizionismus, Antikapitalismus und Volksgemeinschaft der Gutmeinenden und Friedensbewegten. Wahn der Unmittelbarkeit strebt nach Aufhebung der Vermittlung im Stande der Unfreiheit, in Ignoranz dessen, was Aufklärung erreichte, nämlich die Stellung von Subjektivität erstmals zu würdigen und als Vermittelte zu erkennen, wenn auch im Idealismus als Verkennung des Ichs als letzte Instanz. Das Buchstäbliche ist das Barbarische, heißt, jedes Verhältnis durchzustreichen in der Imagination der Identität aller mit allen, von allem mit allem. Das beschreibt übrigens auch die Gefahr, wie Attraktion des Islamismus und politischen Islams als die weltweit, zurzeit weltweit erfolgreichste Bewegung zur Aufhebung von Vermittlung und Abschaffung von Individualität. Unmittelbarkeit ist nicht Emanzipation, sondern Herrschaft, die der direkten Ausübung von politischer Gewalt. Wahn ist gewaltförmig, insofern er ohne Tat sich nicht erträgt. Er will zuschlagen, erzwingen, vernichten. Und in seiner Totalität ist logisch jeder Einspruch, jede Abweichung eine Bedrohung des Wahns selbst, der sich zwanghaft immer wieder herstellt. Wahn ist der sich selbst verwertende Wert, wenn man so will, verdinglichten falschen Bewusstseins. Unmittelbarkeit als gesellschaftliches Urteil zielt auf Identität. Erfahrung ist Reflexion ihrer selbst, begriffen im Zeitkern, in der Vermittlung des Subjektiven auf Objektivität hin, in der Vermittlung des Subjektiven auf Objektivität hin gelingen könnte. Als Moment der Empathie, des Erfassens sinnlicher Berührung der Trauer. Derart wäre Erfahrung bezogen auf den Gehalt von Ästhetik. Nicht umgekehrt ist Kunst Ausdruck von Gefühl an sich. Gefühle sind generell nur dem Denken erschließbar. Ihre Entfaltung erfahren sie erst über versprachlichte Vorgänge, die sie als solche bewusst werden lassen. Das Bewusstsein als unmittelbare Tatsache, die es an sich gibt, die sozusagen direkt ausführbar wäre, unterschlägt das Humane, das sich der Dialektik verdankt. Im Kunstwerk ist der Umschlag von Ideologie und Wahrheit möglich, im für sich gegen ein für anderes. Das ist aber der ästhetische Gehalt und nicht eine der unmittelbaren Stellung von Kunst zur Gesellschaft. Wäre es das Letztere, fiele der Wahrheitsgehalt, blieb Kunst nur die Wiedergabe des Daseins und wäre selbst Ideologie die Herrschaft bestätigt. In der Berlin-Biennale kulminierte eine Tendenz, die über die Dokumenten der letzten 15 Jahre sichtbar wurde und anderer Kunstveranstaltungen, nämlich ein Bedürfnis, Kunst durch soziale Aktion zu ersetzen, um dokumentarischen zu intervenieren, Plattformen diverser Studies zu schaffen, bis hin zur rhetorischen Frage der Berlin-Biennale, was hat uns und im Allgemeinen die Autonomie der Kunst gebracht? Jedenfalls keine, wie es hieß, Lösung. Und diese Antwort auf den Wunsch nach Lösung sei, Kunst in den weltweit verfügbaren Aktionismen der Bewegung, die man in Occupy fand, aufzuheben. Ich will hier die Kritik nicht im Detail wiederholen, es sei nur daran erinnert, auf was es den Kuratoren und Künstlern damals in Berlin besonders ankam. Ich zitiere jetzt etwas ausführlicher, weil das schon wirklich ungeheuerlich ist. Und dass das auch möglich wurde, ist krass. In einem Gespräch des Ausstellungsbuches Forget 4 des Biennale-Leiters Arthur Zmijewski mit Jael Bartana, einer Künstlerin, deren künstlerischer Beitrag in der Formierung der sogenannten Bewegung zur Rückkehr der Juden nach Polen bestand, wird sich gefragt, was heißt es, Jude zu sein und was heißt es, Israeli zu sein? Und gemutmaßt, dass der Israeli als, Zitat, stark, brutal und grausam, kriegerisch und gewaltbereit definiert wird, als diese Leute, Zitat, die im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon Zivilisten töten, die Gräueltaten gegenüber den Arabern und auch den Krieg als Lösung ihrer Probleme akzeptieren. Dagegen sei, Zitat, Schwäche das, was das Judentum ausmacht. Die Stärke der Israelis müsse ein Ende haben. Was wir brauchen, ist genau diese jüdische Schwäche, sagen sie. Immer wieder wird in dem Gespräch nicht nur der Vorwurf der Instrumentalisierung der Shoah wiederholt, auch die Überlebenden selbst werden angegriffen. Da Israel den, Zitat, Antisemitismus als ein Teil des angestrebten Status quo benutze, junge Israelis einer Gehirnwäsche unterzogen würden, um Täter und Mörder zu sein, und man schließlich Überlebenden der Shoah vorwirft, dass sie, Zitat, sich ständig mit dem Holocaust auseinandersetzen, ohne ein Wort der Versöhnung fallen zu lassen. Während für Bartana die Muslime die neuen Juden sind und sie den Zionismus als, Zitat, eine brutale und ignorante Vorstellung, Raum ohne Volk, für ein Volk ohne Raum, verurteilt, macht Zmijewski einen Vorschlag für die israelischen Mitglieder, dass diese, Zitat, als Form des Protests ihre Staatsangehörigkeit aufgeben. Er schlägt einen, Zitat, antizionistischen Kongress in Basel vor, denn, Zitat, Entvölkerung ist tatsächlich eine Drohung und deshalb auch eine Waffe. Und Bartana äußert, auf wen sie sich zu stützen hofft, Zitat, zu meiner Überraschung hörte ich deutsche und österreichische Diplomaten sagen, es wäre großartig, in Israel eine andere, aufrichtige Stimme zu hören. Was Zmijewski als Witz äußert, meint sein Gegenteil. Zitat, nicht nur die Religion, auch die Kultur kann Arier in Juden verwandeln. Und wird zur Drohung des linken Antisemiten, wenn er sich mehrmals fragt, bezogen auf die Rückkehr der Juden, wie sind die? Extrem rechts. Aber wollen wir wirklich diese Leute haben? Die Frage ist, wollen wir sie wirklich in Europa haben? Zitat Ende. Die Filme von Zmijewski, Berek, übersetzt Fangen, der im Hauptgebäude der Berliner Kunstwerke während der Biennale gezeigt wurde, von 1999, in dem Nackte in der Gaskammer eines Vernichtungslagers lachend und rumalbernd Fangen spielen, und 80074 aus dem Jahre 2004, in dem er einen Auschwitz-Überlebenden drängt, die Tätowierung seiner Häftlingsnummer aufzufrischen, in Anführungsstrichen, sich ein zweites Mal das Symbol der Entmenschlichung eintragen zu lassen, sind genauer und schärfer besehen und begriffen im Hinblick auf die aktualisierten Protokolle, muss man das ja wohl nennen, des Forget 4 zum Nachweis der Verschwörung, über ihre Anspielung hinaus eine Art programmatischer Kern der Biennale, der sich auch in anderen dort gezeigten Kunstwerken belegen lässt. Nämlich dem Drang, Ausdruck zu geben, die Vernichtung ein weiteres Mal durchführen zu können. Es gibt einen schrecklichen Sinn, wenn Zmijewski von der Entvölkerung Israels redet und in Berek entkleidete Menschen in der Gaskammer eines Vernichtungslagers tanzen und albern zu lassen, wird folgerichtig, wenn man liest, wie Zmijewski die Schwäche des Juden preist und seine israelische Stärke schmäht. Die Konsequenz, mit der in Berlin politische Kunst forciert wurde, zu der Forderung, Kunst durch deren Ersatz im Grunde ganz aufzugeben und nur noch Bewegungspolitik zu treiben, Kunst ihren Begriff nach als gescheitert zu betrachten, hat auch mit dem, was politische Kunst generell bestimmt zu tun, ist nicht lediglich eine hier von der Biennale gemachte falsche Politik. Wobei daran erinnert sein soll, dass politische Kunst häufig als linke Kunst begriffen wird. Was in der kritischen Theorie sich bereits begriffen fand und heute beispielhaft bei zum Beispiel Joachim Bruhn oder Gerhard Scheidt und deren Kritik der politischen Ökonomie und kritischen Theorie von Staat und Ästhetik auf der Höhe der Zeit als einige von wenigen befasst wird, ist eben nicht Menetekel oder das, was der Jargon manchmal reine Theorie nennt, sondern dringender denn je bezogen auf empirische Wirklichkeit, die Integration von Kultur, Staat und Kapital in neuer Qualität, deren Gehalt nur durch, wie es scheint, dünne Firnis sich trennt von seiner vollendeten Verwirklichung der Raserei der Bande und dem umgesetzten Drang zur völligen Destruktion. Jetzt wird es ein bisschen noch theoretischer. Aus Anlass über Kunst zu sprechen, verlangt Voraussetzungen zu nennen, ohne deren Kenntnis oder Erkenntnis sich nicht sinnvoll der Fragestellung nähern ließe. Hier einige Stichworte. Identität des Nicht-Identischen im Kapitalverhältnis, außerhalb dessen sich mehr denn je keine Gesellschaft organisiert und reproduziert. Vielmehr in ihm sich jedes Individuum gezwungen sieht, am Warentausch in Form von Geld mitzumachen oder sich darauf in Gänze zu beziehen. Identität der je verschiedenen Individuen als konkurrierende Warenbesitzer und Warenhüter, deren Entäußerung, deren Produkte unterschiedslos abstrahiert werden in der Warenform, darüber identisch sein sollen, wie auch die Individuen selbst sich als potenziell immer überflüssige Arbeitskraft der Warenform überlassen müssen. Das Identische des Nicht-Identischen ist in dem Maße falsch, als das Nicht-Identische als solches nicht gilt, austauschbar wird, stillgelegt. Der Tauschwert ignoriert den Gebrauchswert. Die je besonderen Erfahrungen, die je besonderen Fertigkeiten bleiben nur insofern berücksichtigt, als auch ihnen noch das je Besondere ausgetrieben werden soll. Wenn identisch sein soll, was nicht identisch ist, und dies die im Weltmaßstab durchgesetzte Wirklichkeit ist, denn nur in dieser Form des Weltmaßstabs kann diese Realität als solche gelten, ist das Ganze ebenso falsch, wie es eben angewiesen ist auf seine permanente Durchsetzung. Das Ganze konstituiert sich durch Herrschaft mittels politischer Gewalt. Kein Kapital ohne Staat, wie dieser notwendig vom Kapital intronisiert. Dem Einzelnen tritt die Gesellschaft gegenüber in Form von Geld, beziehungsweise er vergesellschaftet sich in dieser Form, die als drittes dem Verhältnis des Einzelnen und Gesellschaftlichen hinzutritt. Geld ist Antinomie, eine verrückte oder rätselhafte Form, insofern es zum Beispiel mit dem Wert identisch sein soll, aber zugleich Vermittlung, konkret wie abstrakt, unmittelbare Gleichzeitigkeit von These und Antithese, sowohl als auch wie weder noch. Und ob eine Luxusjacht für Geld steht, Kunst jedoch als Geld fungiert, wäre zu bestimmen. Wer außerhalb der Waren produzierenden, in und durch Geld tauschenden Gesellschaft keine Kultur. Vielmehr ist in dem Maße, wie die Gesellschaft als das immerwährende Gleiche sich fortentwickelt, Kultur die höchste Integrationsstufe der sich durch alles hindurch vollziehenden Vermittlung des Kapitals. Kulturindustrie, die Form, die nichts mehr auslässt an dem Individuum, keinen Gedanken bald mehr außerhalb des Warenförmigen durchgehen lassen will. Kulturindustrie, selbst nur in Warenform konstituiert, ist zugleich Verdoppelung in der Abbildung des gesellschaftlichen Verhältnisses. Sie vor allem schafft das Reich der Illusionen, in denen sich Selbstbestimmtheit ausdrückt und real praktisch wird. Aber die Kulturindustrie ist über die Produktionsverhältnisse hinaus. Und wenn der Jargon behauptet, in einer Zeitung, die Muse macht die Wirtschaft munter, 112.000 Beschäftigte und 19 Milliarden Umsatz in Hessens Kulturbetrieb, wird der Staatsanteil, das Element des Souveräns, am Bewusstsein seiner Konsumenten subsumiert. Weil zwar Bibliotheken als nicht der kommunalen Daseinsvorsorge zugehörig schließen zu wollen, wie die Grünen es in Köln verlangen, möglich sein soll, gerade um jedoch das Bündnis für Kultur umso kräftiger schließen zu können. Die noch nach Debord konstatierte Haltung der passiven Hinnahme der Kulturindustrie oder wie er es nennt, Spektakel, durch die Menschen weicht der aktiven. Längst soll nicht nur konsumiert werden, sondern als Fachmann und Fachfrau des mündigen Kunden mitgemacht. Die Bürger bejahen sich selbst, am liebsten aber nicht zwingend in Deutschland-T-Shirts, das ist jetzt ein bisschen problemisch, als Kulturprodukt in Events, Public Viewing, Wagner-Festspielen, Betriebsversammlungen, die in ihren neuen Erscheinungsformen die politische Botschaft, die Jahresbilanz, das Sportereignis und das Konzert in eins setzen, die Love Parade sozusagen zur Fußball-WM in der Allianz Arena mit Schweigeminute vorm Anpfiff. Wenn, und das ist Bestimmung von Krise, die politische Ökonomie des Kapitals auf Null geht, in Echtzeit mehr und mehr irrational im Rationalen produziert und zirkuliert, das nichts droht, das doppelt Entsprungene des Umschlags ins Katastrophale, die unmittelbare Herrschaft der Clans, Rackets, Banden, drängt es die Kulturindustrie in ähnlicher Weise, den Abstand zwischen Produktion und Konsumption aufzulösen, nach Maßgabe der Produktivkraftentwicklung der Digitalisierung, die Krise des Kapitals, I like it, zu verdoppeln mit Crowdbuilding und Bürgerjournalismus, die Mülltrennung vollziehen, bevor der Müll überhaupt entstand. Das ist die sich selbst als eigentlich bestimmende Unmittelbarkeit. Alte Ideologie, Anführungsstrichen, musste sich noch gegen Rationalität behaupten, beziehungsweise hatte einen immanenten rationalen Kern der notwendigen Lüge, die der Legitimation bedurfte. Heute ist es die offensichtliche Lüge, eine, die jeder durchschaut. Das hat die Häme und das Brüllen vor Lachen, dem alles Witz werden kann und umschlägt in Hass, wenn die Falschheit, die man vertritt, einen selbst zur Witzfigur machen könnte. Es bewahrheitet sich, dass Ideologie mehr ist als die Fassade des Falschen, vielmehr als drohendes Antlitz der Welt sich in diesem verwirklicht. Kulturindustrie eliminiert Erfahrung, die Dauer von aufbewahrten Erinnerungsbildern, denen Vergessen und Erinnern zugleich zugehören. Es zerstört mit der Erfahrung des Objekts und des Verhältnisses zu diesem die Möglichkeit gelungener Subjektbildung. Das Individuum ist gefährdet in seiner grundlegenden Konstitution. Darüber bestimmt sich auch die Dominanz der Gedenkkultur, die Erfahrung des Erinnerns als Banalität des Guten zur Kulturware degradiert. Und je mehr Kultur in ihr ist, desto leerer und verheerender. Gegen den bösen Zungenschlag, den Deutsches hat, sich nicht anerkannt zu sehen in seinen Gedenkkulturen, deckt ja auch die Kritik von außen, Deutschland solle gemäß seiner Stärke sich verhalten, also rational. Dass man also in diesem prozessierenden Irrationalen des Kümmer- und Kummerkastens Deutschland schon das Fatale ahnen kann. Die Kulturindustrie ist dann auch dem Politischen voraus, dass es dann einzuholen sucht. Wenn Batana, der ich vorhin sprach, den Shoah-Gedenktag der jetzt am Freitag stattfindet, den Shoah-Gedenktag in Israel, HaShoah, in Deutschland durchführen will. Und in Köln am 28. Juni, also diese Woche Freitag, um 11 Uhr am Dom, die Menschen zu 2 Minuten Stillstand aufruft. Im Rahmen des Theaterfestivals Impulse soll performativ ein Schweigespektakel Halt an und denke aufgeführt werden, unter der Schirmherrschaft des Kölner Oberbürgermeisters, gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen, beides rot-grün regiert. Während die Deutschen zu Lebzeiten der Juden nicht mal symbolisch ihren Alltag, den mit der Vernichtung, für 2 Minuten unterbrachen, wie es nun der Aufruf zur sozialen Skulptur wünscht, vergreift man sich nun an den toten Juden. Für einen Tag, Zitat, für einen Tag des Aufbegehrens gegen Gewalt und Ungerechtigkeit heute. Diese postmortale Adoption, wie Eike Geisel es 1994 in seinem Aufsatz Opfersehnsucht und Judenneid erkannte, zeigt in dessen Worten, in Geisels Worten, dass, Zitat, aus der Asche der Ermordeten der Stoff geworden ist, mit dem sich Deutschland das gute Gewissen macht. In der exorbitanten Falschheit, das muss man wirklich mal, manchmal ist es nicht zu fassen, in der exorbitanten Falschheit des Ganzen, unterstützt vom örtlichen NS-Dokumentationszentrum, das sich offensichtlich angesprochen fühlt, wenn die Aktion klären möchte, Zitat, was es heute bedeutet, deutsch zu sein, zielt Batana auf den Staat Israel als Staat der Juden, möchte ihm die Voraussetzung entziehen, indem das Konkrete der Shoah privatisiert wird zum Ding des allgemein Menschlichen, während das universell gültige Wahre, bestimmt durch die kategorischen Imperative Adornos, und die Notwendigkeit und Zukunft des jüdischen Staates als partikulares Interesse diffamiert wird, das dem Allgemeinmenschlichen zu opfern wäre. Das ist performative Kunst par excellence, die auf Masse orientiert, die nicht passiv hinnimmt, sondern aktiv sich zur Gerechtigkeit ihrer selbst versammelt, um ihr Projekt der Gegenaufklärung durchzusetzen. Und in gesteigerten Aufrufen zur Teilnahme, zum Mitmachen, als Performativität zum Bekenntnis ästhetisierender Modernisierung taugen soll. Die vermeintliche neue Leitkunst des Theatralen, in dem Künstler bildende Kunst, Filme, Performances und Dramen zusammenführen, die der Wirklichkeit abgeheckt sein sollen, und in gesteigerter Wiederholung von dieser Entlarvung des Ungerechten leisten sollen, lassen Empathie zur Kulturware verkümmern. Wenn Einsatz gegen Abschiebung zum Spektakel sich wandelt oder Deklassierte gekauft werden, ihre Deklassierung in choreografierter und gestalteter Weise zu bestätigen und so weiter. Viele werden solche Arbeiten kennen. Ein weiteres Beispiel wäre die als Erlebnis des Augenblicks auftrumpfenden repressiven Performances des Biennale-Preisträgers Segal, die in ihrer Zwanghaftigkeit den Wunsch nach autoritärer Gesellschaft demonstrieren, den auch keine Beanspruchung von ähnlich funktionierender Überaffirmation kaschieren kann. Segals aufgerufener Zwangscharakter, dessen Mittel des Schocks eben nur um des Schocks willen erfunden scheint, wird repressiv, indem er Ausstellungsbesucher nötigen möchte, Teilhaber zu sein, ob er diesen der unverlangt persönlichen Ansprache durch eine Museumsaufsicht oder dem in völliger Dunkelheit zelebrierten Gegröle sich als Stamm selbstfindender, unbezahlter Freiwilliger aussetzt. Ein angeblicher Überschuss an kritischem Potenzial in dem, was sowieso da ist, nur nochmal in extremer Form wiederholt, ist der Trick, mit dem Kultur sich geriert als das moralische Gewissen. Die Formindifferenz des Ornamentalen ist die erwählte Form der Massenkultur. Sie ist angebotsorientiert, ungeheuer anpassungsfähig, die zelebrierte Austauschbarkeit. Und gerade das schafft der gegenwärtigen Performativität ihre Attraktion. Sie ist so kompatibel, wie sie ungenau ist, oder wie es die Reklame verspricht, flexibel und innovativ. Was laut Gunnar Schubert als Kollektiv der Unschuld auch hier in Dresden auftritt, das Buch kennt vielleicht der eine oder andere, oder den Autor, ist das auch durch die DDR-Phase nicht beendete und bereits wieder in Praxis tretende Verlangen, mehr zu sein als Untertan, indem man sich versammelt und das in der eigenen Logik des Irrationalen als friedensbewegte, gegen die alliierten Sieger, gegen den Nationalsozialismus. Die verquere Logik des positiven Neins legitimiert über das Bekenntnis zur, wie es meist heißt, Mitverantwortung für die Verbrechen, den ersehnten Aufstand in der Massendemo gegen die, die die Vernichtung erst beendeten. Da bleibt nur der Streit um die Kleiderordnung, Aufmarsch oder Menschenkette, in jedem Fall Kerzen und Geläut. Das Sein zum Tode wird hier wie im Vexierbild aufgerufen und eint das einig deutsche Vaterland. Das Gedenken zu besitzen, also auch den toten Juden nicht deutscher Obhut entkommen zu lassen, indem die Deutschen sich selbst als Opfer produzieren und reproduzieren und im Bekenntnis zur Vernichtung aufdringlich jeden in der Welt dazu einzuladen, verstanden als Willkommenskultur. Drängender und alltäglicher wird die riesige Öffentlichkeit sich selbst Gedenkkultur im Takt dessen, wie durchaus erfolgreich, offensiv und effektiv sich das Modell der sozialmarktwirtschaftlichen Volkssozialgemeinschaft im Rahmen von EU und UNO als Wahn vom Weltsouverän ausbreiten soll, sodass dem je einzelnen Verfolgten und dessen Nachkommen das Recht auf Erinnerung, kein Verzeihen und kein Vergessen ausgeplündert wird, nicht zuletzt auch durch die Kritik, die dies ausspricht. Nur durch die Kritik des Gedenkens ist Erinnerung noch zu bewahren, und nur durch das Gedenken abschaffen, wie es, soweit ich weiß, Dresdner Antifas formulieren in einem jetzt veröffentlichten Buch, wäre diesem Irrsinn eine Ästhetisierung des Politischen entgegenzutreten. Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Die mit der bürgerlichen Revolution dauerhaft begründete Autonomie der Kunst ist von jeher Verdacht ausgesetzt. Sie nimmt sich heraus im doppelten Wortsinn. Als Verschwörung des absichtlich unverständlichen Verschworenen fungiert sie als Objekt von Abscheu und Hetze. Und bekanntlich war dem Nationalsozialismus der sogenannte jüdische Kulturbolschewist besonders verhasst, waren Bücherverbrennung und die Kampagne gegen sogenannte entartete Kunst signifikante Massenmobilisierung des Nationalsozialismus. Vermutlich auch deswegen öffnen sich Dokumenta oder Biennalen und so weiter zur Erlebnisveranstaltung, um den Vorbehalt der Abscheu didaktisch zu entschärfen. Es gelingt ihnen nur in dem Maße, wie sie selbst zur Propaganda von Rezeptionstheorie und Erlebnisparcours werden, so ungefähr mit dem Versprechen, wenn jeder Mensch ein Kunde ist, ist auch jeder Künstler ein Mensch. Dagegen ist Kunst in gelungenen Werken auf Anhieb und rigoros gegen Verständlichkeit. Sie ist unverständlich. Sie ist immanent für sich außerhalb der Immanenz der Rationalität der verwalteten Welt. Trotzdem sie diese in sich vermittelnd aufnimmt und als Vermittlung in die Immanenzverhältnisse hinein sich bestimmt. Das Kunstwerk ist real als eine durch das Subjekt hindurchgegangene Objektivierung von Erfahrung, die möglich wurde in der geschichtlich bestimmten und vom Kapital vergesellschafteten Welt. Sie ist als Objekt dem Produzenten unverbunden, gültig jenseits seiner Intention, die das Material erzwungen hatte. Kunst ist in dieser Beziehung Aufschein von Individualität in einer das Individuum negierenden Gesellschaft. Und in dieser Gegnerschaft zum Gemeinsinn des Politischen oder auch Wissenschaftlichen von Pädagogik liegt das Potenzial von Kritik, die ihre eigenen Voraussetzungen zu begreifen sucht. Das Kunstwerk ist gemacht, geworden und tritt der Wirklichkeit entgegen als Schein, der wirklich und real ist als solcher und darüber wahr ist. Die Scheinwirklichkeit, die Identität des Nicht-Identischen, sieht sich an der Wirklichkeit des Scheins konfrontiert, das Unwahre dem Wahren. Funktioniert die zweite Natur des Kapitals über den Begriff des Fetisch, in dem der wertverwertende Wert in Form von Geld sein Irrationales verschleiert, indem er als Natur erscheint, sich fetischisiert und in diesem als ob durch die Vermittlung hindurch bis in die kleinsten Verästelungen die Individuen zum Gleichen prägt, entlastet das Kunstwerk seinen Scheincharakter, indem es in dessen Wirklichkeit des Scheins empirisch nachweisbar als solcher samt all in ihn hineingeschossenen Vermittlungen und Materialien der Produktionsverhältnisse erfahrbar wird. Es ist nur Kunst und darüber wahr. Ästhetik setzt voraus, dass es einen Gegenstand gibt, der nicht dem Ich entspricht. Es muss ein Objekt geben, um Ästhetik bestimmen zu können. Mit Freud wäre der Objektcharakter der Triebe, die Sublimierung des Begehrens, die Entfaltung der Vermittlung des Ichs zu bestimmen. Hier sei nur erinnert, dass jedes Individuum dem unterliegt, möglich zu werden, im Zustand der Vergesellschaftung, im Maße seiner Unfreiheit, Reflexion zu beginnen bzw. Selbstreflexion zu entfalten. Das Kunstwerk reklamiert Einheit des Nicht-Identischen, da es zwingend seinem Formgesetz unterworfen ist. Die Form ist sowohl wahr, wie schon gegen sich selbst gerichtet, gegenüber einem Inhalt, der unwahr wird. Es gibt kein Absolutum, erst recht der Kunst, und es gibt den Anspruch auf Wahrheit als gültige Universalie. Dieses ist immer nur geschichtlich bestimmbar. Nichts enträt seiner Zeit auf ewig, und auch wenn in der Erkenntnis des Geschichtlichen selbst wiederum Wahrheit erfahrbar und begreifbar wird. Keine Kunst entbehrt ihres Zeitkerns und keine Kunst, die entsteht, ist jenseits der Vergesellschaftung, die es selbst durchdringt. Instrumentalisierung von Kunst sabotiert ihren Einspruch gegen Instrumentalisierung. Einzig wo Kunst ihre Immanenz achtet, überführt sie die praktische Vernunft ihrer Unvernunft. Zitat Ende, Adorno in der ästhetischen Theorie. Ästhetisierung des Politischen fungiert als Mittel wie Zweck des Politischen. Es ist Politik um der Politik willen. Der Bezug ist immer die Gemeinschaft. Politisierung der Kunst wäre der Bezug der Politisierten auf Kunst und diese dem Politischen unausweichlich verpflichtet. Ästhetisierung des Politischen kehrt den Vorrang des Objekts um. Das Subjekt regrediert dem Wunsche nach zum Objekt seiner selbst, dass das Objektive identisch werde für es, das Ich darüber für sich als Sein an sich. Dieses Falsche blamiert sich umso schneller, als das enttäuschte Subjekt projiziert. Der Volksgenosse imaginiert sich folglich sein Ich im Volk. Es tritt an seiner Statt und vollzieht seine Wünsche dem Wunsche nach. Der Irrtum des Idealismus, im Ich ergebe sich sozusagen das Ganze, wird zum Albtraum der Ideologie. Gegen diese steht, dass der Begriff von Geschichte selbst als das Nicht-Identische, das vermeintlich Identische seiner Lüge straft. Es also nur dialektisch möglich ist, dass es überhaupt ein Begriff des Menschen von sich selbst, beziehungsweise von dem Denken über sich selbst, beziehungsweise von dem, was ihn mit der Welt verbindet, gibt. Es also für jeden persönlich erfahrbar ist, dass nur über die Erkenntnis dessen, was nicht ist, beziehungsweise nicht wahr ist, Individualität möglich wäre. Im Gegensatz zum schnöden Wissenschaftsbetrieb und seiner Ideologie, der unentwegt behauptet, alles sei so, wie es ist und erst recht sei alles möglich, oder im übertragenen Sinne, alles sei nichts, weil nichts war, also sei auch nichts nichts, sondern nur konstruiert, ein Mann nach deutscher Ontologie, und man folglich mit Agamben ein lateinisches Reich der Rackets und mit Badiou ein rotes Reich der maoistischen Clans und mit Butler ein Versehrtsein um des Versehrtseinwillens versprochen werden kann, alles dem Ausnahmezustand nach legitimiert, der Selbstzweck wird, wie dem Sein zum Tode verwandt. Wenn also nur negativ dialektisch sich Erkenntnis bilden kann über das Nicht-Identische und die Unwahrheit, ist Ästhetik als Begriff von Erkenntnis nicht anders, denn durch Dialektik zu bestimmen, als vermittelt, nie unmittelbar. Um klarzustellen, alle Kategorien des Gesellschaftlichen, ihre Vermittlung, ihre Produktionsverhältnisse, die Technik, gehen in die Herstellung von Kunst ein, wie diese zugleich sich immer auf diese bezieht und selbst Gegenstand des Gesellschaftlichen wird. Auch das Politische ist von daher Gegenstand der Kunst. Da wurde ja Ai Weiwei und verschiedene Künstler auch in der Einladung genannt. Aber denkbar nur in ihrer Negation. Kunst enthält Politisches, indem es Politisches ausschließt, selbst nicht politisch ist, sich nicht gleich macht und in ihren besten Werken radikal Kritik übt an dem, was sie mit Politischem identisch machen täte, beziehungsweise was das Politische an ihr exekutieren möchte. Kunst ist nicht, was eh jeder kennt, nicht die Wiederholung des Immergleichen. Und darüber scheitert ja auch die meiste Kunst, dass sie Unterhaltung wird, dass den Rezipienten die Langeweile nur ausgetrieben wird, indem unentwegt Neues auf den Markt der Künste geworfen scheint. Andrea Fraser, eine amerikanische Künstlerin, ist ein krasses Beispiel der Verzweiflung über den Stand der Künstler in der Kulturindustrie. Für ihr Werk Untitled von 2003 bat sie ihren Galeristen für eine Summe von $20,000 einen Sammler zu finden, der mit ihr Geschlechtsverkehr haben sollte. Dieser wurde auf Video aufgezeichnet und in dieser Form des Videos in der Ausstellung gezeigt. Kann man zurzeit in Köln sehen. Sind Kunstwerke asketisch und schamlos, ist Kulturindustrie pornografisch und prüde. Als müsse der Befund sich zwanghaft wiederholen, wird hier affirmiert, was Adorno als Erkenntnis formulierte. Im Ausstellungsraum steht ein Monitor, eine Erklärung des Vorgangs in einem kurzen Text. Und der Beischlaf, der Geschlechtsverkehr, aus einer fest montierten Beobachtungskamera im Winkel eines Hotelzimmers aufgenommen, ist ebenso authentisch als auch dementiert, da nur über den Vertrag der Prostitution ähnlich herbeigeführt. Dass sich Kunst verkaufen würde an dem Markt, wird hier als Hurerei zitiert, wie es den Betrachter zwingt, Scham zu empfinden, angesichts seines eigenen Status des Voyeurs der Niedertracht. Dennoch ist es zutiefst Abbild dessen, was der Jargon der Kunst immer als Ressentiment antrug, dass Kunst käuflich sei, korrupt. Dass selbstquälerisch die Künstlerin sich dem von ihr in gewisser Weise selbst geteilten Ressentiment stellt bzw. es bekennt, gerät an die Grenzen dessen, was sozial eingreifende Kunst, in Anführungsstrichen, noch in ihrer Unerträglichkeit hinnehmbar macht. Es ist eine Probe der Selbstliquidation. Fraser stieg über Jahre aus der Produktion von Kunst aus. Schließlich abstrahierte sie in Projection von 2008 das auch Unversöhnliche des Ganzen, indem sie in zwei Filmprojektionen, die sich gegenüberstehen, Psychoanalytiker und Patienten von ihr selbst gespielt, ihre eigene Psychoanalyse betreffend, in dem Analysegespräch konfrontiert und es dem Betrachter unmöglich ist, beides zugleich wahrzunehmen. Er gezwungen ist, zwischen die Fronten zu geraten, dessen, was als Selbsterkenntnis erscheinen könnte. Auschwitz hat das Misslingen der Kultur unwiederbringlich bewiesen. Dass es geschehen konnte, inmitten aller Tradition der Philosophie, der Kunst und der aufklärenden Wissenschaft, sagt mehr als nur, dass diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu verändern. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch ihrer Autarkie, haust die Unwahrheit. Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll. Zitat Ende. Adorno in der negativen Dialektik. Die Antinomien, gerade gehört, sind die Reflexion selbst. Und ihr, beziehungsweise jenen sich zu verweigern, hieße, sich dem Denken in einer Weise zu entziehen, dass dem je Besonderen, das im Allgemeinen negiert wird, Unrecht widerfährt, das sich nur negativ bestimmen lässt, in dem, was es unwahr macht. Im jeweiligen Kunstwerk, seiner in bestimmter Form beschlossenen Geschichtlichkeit, seiner Immanenz in sich, wäre Wahrheit möglich als das Nicht-Identische. Das ist der einzige Sinn von Kunst. Diese Bestimmung ist nicht Willkür von verkappten Idealisten, vielmehr Herausforderung des Materialismus selbst. Ähnelt Kunst sich an, wird sie unwahr. Eine geschichtsphilosophische Vorstellung, die Sinn aussaugt, wo jeder sich verweigert und faktisch von der Kunst abstrakt verlangt, was der Differenz von Sache und Begriff widerspricht, gerät in den Kreis des Determinismus, der kausal ermittelt, was Kunst ihrem Begriff nach nicht verfügbar ist. Sie ist dem gesellschaftlichen Allgemein, und das wäre Politik, gegenüber resistent. Und das ist ihr ideologischer Gehalt, der sich gegen sie selbst richtet. Kunst ist gegen sich selbst verwiesen, und ihre Immanenz wäre Reflexion und Kritik ihrer selbst. Ein Beispiel der Paradoxien und Antinomien der Unmöglichkeit von Kunst gibt der in Köln lebende Künstler Boas Keitzmann. Seine Ausstellung 71 Gedichte ist für das Internet geschaffen, unverkäuflich und in dem Maße auch nicht reproduzierbar, da von der Technik ja schon selbst als Kopie ihrer selbst vorgegeben. 71 Gedichte sind 71 jüdische Familiennamen, die visualisiert und gesprochen sich aufeinander beziehen und sich voneinander vereinzeln. Filmanimationen verweisen auf Realität als fragmentierte Erfahrung des Found Footage, der Schnipselwelt der Kulturindustrie, und beziehen diese auf von einer Frau gesungene Lieder der Comedian Harmonists. Weitere Trailer begründen sich im Abstand zur Erzählung, die an ihrer sie begründenden Narration von Geschichtlichkeit verloren und zugrunde gehen. Alle Werke bleiben in dem Maße versperrt, als sie gegen sich agieren, die Abbilder sich verweigern, die Evidenzen brechen, als Statthalter Kunst und Geschichte vergegenwärtigen, in denen Trauer sich vermittelt erhält. In dieser Rücksicht bricht auch das Sentiment des Stücks mit Allen Ginsberg ein in das Plädoyer gegen die Angst, die Kritik der Gesellschaft als Kritik der Kunst, dem Bewusstsein bis in die feinsten innerweltlichen Bezüge anheimzugeben. Es gibt noch die Möglichkeit, Boas Keitzmann, wir haben das hier vorbereitet, sich arbeiten, mal einzugucken, vielleicht machen wir näher den Ginsberg. Kommt zum Schluss. Kunst, der in Wahrheit ihre Unmöglichkeit angesichts des Zivilisationsbruchs der Shoah und deren Realität die Sachzwänge einer kulturindustriellen Totalität ist, entstünde und bestünde, wenn sie als solche noch irgendwie wahr sein soll, unter den vermittelten Formbedingungen des hier Außerordentlichen des einzelnen Kunstwerks, der Inkommensurabilität, des Nichtverfügbaren und Nichtnützlichen, der in einem Kunstwerk eingesetzten Möglichkeit von Erfahrung der Freiheit des einzelnen Menschen von der falschen Einrichtung der Verhältnisse. Ästhetisierung des Politischen dagegen bezeichnet die Zustimmung zur falschen Versöhnung des Nicht-Identischen. Er zwingt die Verewigung der unterschiedslosen Masse. Ihr Muster ist das Emblem der Körper, ihre Theorie der Gegenwart, die diversen poststrukturalistischen Lehren für Postmoderne. Dass sie ihre eigenen Lügen auch noch glauben und sich als Opfer dessen wehen, was sie selbst erst erfanden, galt als Element des Hegemonialanspruchs der Deutschen, wie er sich im Nationalsozialismus vollzog und in der postnarzisstischen Gesellschaft als dessen soziales Resultat sich erhielt, als die stets bereitgehaltene Möglichkeit, sich erneut in der Volksgemeinschaft dem Wahn hinzugeben. Und wenn man nochmal anschließt an Beckett, das Zitat ganz vom Anfang, wäre das eben ein Plädoyer für eine Praxis, die in Kritik bestünde, die bestimmen könnte, was die Praxis unmöglich macht. Vielen Dank. So sieht die Website von dem Künstler Boas Keitzmann aus. Boas Keitzmann, das kann man jetzt, also das sind die Namen, die wir jetzt gerade im Ton gehört haben, die kann man auch dann, na, das sind faktisch Bilder, wenn man so will, oder Gedichte, das ist sozusagen der also wenn noch jemand was sehen will, kann ich gerne nochmal starten. sagen kann, weil das gerade nicht mehr so richtig umgekehrt, was Sie eben zugehört haben. Ja, das war ein Beispiel für die, ja, es war, entschuldigen Sie, dass ich ziemlich durchgerattert bin, das ist auch ein bisschen viel Stoff. Der Künstler heißt Boas Keitzmann und lebt in Köln, ist geboren in Israel und ist bekannt geworden eigentlich vor allem durch seine Videoarbeiten, die alle ihren eigenen sozusagen Status als Video selbst in Frage stellen, indem er immer eine Bildqualität entwickelt, die sich gegen sich selbst wendet. Und es sind fast alle Arbeiten beziehen sich in gewisser Hinsicht auf Geschichtlichkeit, insbesondere eben auch auf die jüdische Geschichte und insbesondere auf die Geschichte der Shoah. Und 71 Gedichte ist auch eine Auseinandersetzung mit Adorno und dem Imperativ, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barbarisch. Und darauf bezieht er das auch in die, sozusagen vermittelt, beziehungsweise versucht sozusagen eine Form dessen zu finden, diese Unmöglichkeit, Kunst überhaupt noch machen zu können, als Künstler zum Gegenstand werden zu lassen. Und 71 bezieht sich auf die 71 Gelehrten, jüdischen Gelehrten nach der Zerstörung des zweiten jüdischen Tempels, dem sogenannten Sanhedrin, was im Grunde, da nie wieder ein jüdischer Tempel erbaut wurde, ein Gremium war, was im Grunde die jüdische Einheit faktisch stellvertretend noch als Versammlung der Gelehrten dachte. Und soweit ich weiß, gilt es auch als der Beginn oder als gewisser Hinsicht als der Beginn der jüdischen Diaspora, ne? Nach der Zerstörung des zweiten Tempels. Ne? Genau, und man kriegt es ja frei verfügbar, jeder kann also auch für sich zu Hause nochmal im Internet diese Ausstellung besuchen und auch die unterschiedlichen Dinge dort sehen und sich damit beschäftigen. Ne? Genau, also das ist sozusagen so verfügbar, wenn Andrea Fraser zurzeit in der Ausstellung in Köln zu sehen ist, im Museum Ludwig. Und Andrea Fraser ist eine Künstlerin, die verbunden wird mit sogenannter Institutionskritik, die also sehr stark immer konzeptuell von vornherein gearbeitet hat. Und in ihrer Institutionskritik dessen, was sozusagen Kunst als Institution bildet und auch immer härter macht in gewisser Hinsicht, ist sie dann zu einem Texten gekommen, die Grenzen sozusagen bestimmen und beschreiben. Das sind zum Teil, es gibt sehr schöne Texte von ihr. Zum Beispiel, warum weine ich, wenn ich Fred Sandbeck sehe? Also die wirklich sehr auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben auch die Verzweiflung, habe ich da ja auch gesagt, die sie auch empfindet wohl, versuchen zu bestimmen und auszudrücken. Und viele Arbeiten von ihr sind konzeptuell, aber sie arbeitet auch viel mit Film und Video. Zum Teil aber auch mit Text oder, sagen wir mal, Konzepten im weitesten Sinne. Ne? Das waren so zwei Beispiele, wo ich finde, dass Künstler sich auch dieser Unmöglichkeit, die ja mein Vortrag versucht herauszuarbeiten, auch der Unmöglichkeit von sozusagen positiv sich bestimmender Kunst, dass die sich dem stellen. Während die anderen Beispiele, ich gehe natürlich Picasso, aber während die anderen Beispiele doch eben für mich auch zeigen, wie das schief geht, wie das eben nicht funktioniert. Ne. Das heißt, sich dem stellen, ist das ein Ausbruchsversuch? Und wenn ja, ist der aus Ihrer Sicht gelungen? Ich glaube, man kann nicht ausbrechen. Es gibt sozusagen kein Außerhalb. Man kann sich dem nur durch Reflexion bewusst werden. Und in der Akzeptanz des Vorrangs des Objekts und des autonomen Statuses von Kunst Erfahrungen möglich machen, die aber nicht dauerhaft sozusagen, die sich nicht verdinglichen lässt, sondern die eben eine Erfahrung ist, die in der Reflexion selbst liegt, die also auch wieder vergeht, die aber sozusagen als Geschichte, als Erfahrung ist ja im Grunde geschichtlich, ist ja Erinnerung, Erfahrung besteht ja auch aus Erinnerungen, die sich fortwährend bilden, dort erhalten bleibt und deswegen auch sozusagen die Möglichkeit von Freiheit aufscheinen lässt. die aber die Totalität der Gesellschaft verweigert, also oder sozusagen verunmöglicht macht. Und in dieser Antinomie, das heißt im Grunde eine Situation, die sich wo eine Situation entsteht, die sich gegenseitig ausschließt, also wo man sozusagen in einem permanenten, sich gegenseitig ausschließenden Widerspruch existiert. Diese Antinomien sind nicht auflösbar, die sind einfach gesellschaftliche Realität. Insofern Ausbruchsversuch, sozusagen persönlich würde ich jetzt bei beiden Künstlern das nicht sagen, sondern eher Vergegenwärtigung ihrer Situation. Aber Fraser hat eben auch lange keine Kunst gemacht, sondern nur unterrichtet oder was weiß ich, was sie gemacht hat. Ne? Während Boas Keizmann zum Beispiel dieses, dass er jetzt auch den Ausstellungsraum verlässt in gewisser Hinsicht, ne, den Galerieraum, und sich auf so eine Internetsache versucht, da sozusagen neue, auch sozusagen an der gesellschaftlichen Entwicklung adäquate Möglichkeiten des Ausdrucks der Unmöglichkeit sozusagen zu finden, ist sozusagen die Bewegung, die stattfindet. Ohne dass ich jetzt, also Keizmann finde ich wirklich einen interessanten Künstler, Fraser ist eben, habe ich ja auch dargestellt, sehr, sehr schwierig, ne, weil sie, also die Arbeit, die ich hier dargestellt habe, die ist ja, geht ja wirklich über das Unerträgliche eigentlich hinaus. Ne? Und das ist schwierig. Ich würde sagen, ich habe ja einmal gesagt, dass die zeitgenössische Kunst ihre Kontinuität objektiv aus der Barbarei hat und sich nur noch singuläre einzelne Positionen überhaupt bilden, die sich dem stellen. Ne? Während zum Beispiel Till Gartmann, der auch in der Saint-Phrase schreibt, über Freud dann nochmal entwickelt, das Minimal und Conceptual, also Kunst der 60er, 70er Jahre, nochmal eine Anstrengung war, die kategorischen Imperative von Adorno in gewisser Hinsicht denen sich zu stellen und in diesen Antinomien Kunst herzustellen. Und das wäre sicherlich auch nochmal ein Anhaltspunkt für die zeitgenössische Kunst oder die ja auch schon selbst schon 40, 50 Jahre alt ist zum Teil, nochmal Spur aufzunehmen, um die Erfahrung, die eben über Kunst vielleicht noch möglich wäre, dort zu finden. Und das wäre dann eben, Minimal ist ja etwa bekannt, also was so conceptual, welche Künstler da in Frage kämen, oder aber auch Bruce Nauman, einer, der sich auch explizit auf Beckett bezieht. Ne? Sie haben an einer Stelle gesagt, dass es eben dieses Objekt geben muss, um sowas wie eine ästhetische Erfahrung zu machen. Und meine Frage wäre jetzt, also ist das Objekt dann das Kunstwerk oder ist das Kunstwerk die ästhetische Erfahrung? Wenn das Objekt das Kunstwerk ist, nutzt sich das ab wie jedes andere Objekt auch? Also das Vorrang des Objekts bezieht sich nicht nur auf Kunst, sondern generell auf Individualität oder Subjektbildung. Ne, also das wäre sowohl mit Freud nochmal sozusagen ausführlicher darzustellen, aber selbst Kant hat schon sozusagen das transzendentale Subjekt sozusagen gefunden, in dem eben Objektbezug notwendig ist, um Subjektivität überhaupt zu erfahrbar zu machen und bilden zu können. Ne? Und Objekt in der Kunst wäre eben sozusagen Anerkennung des Autonomiestatus der Kunst. Und Ästhetik wäre im Grunde das, was sich in der Vermittlung von Subjekt und Objekt bildet. Also die durch Subjekt hindurchgegangene Erfahrung des Objekts, die wiederum Subjektivität bildet, wäre Ästhetik. Na, das wäre mit Kant sozusagen das Geschmacksurteil, was er das Geschmack genannt, in der, ich glaube, der Kritik der reinen Vernunft oder sowas jetzt nicht mehr, sozusagen darüber vermittelt. Ästhetik als Block oder als Ding, das sich am Objekt anhaftet und sozusagen für sich dort entsteht oder sichtbar wird, also ist ja vom Begriff her der Ästhetik her nicht möglich, beziehungsweise Ästhetik bezieht sich eben auf das Verhältnis von Subjekt und Objekt. Ne? Aber es bleibt nicht konstant, es ist immer nur geschichtlich bestimmt, es vergeht sozusagen wieder. Es ist kein ewiges Kunstwerk, was immer was sozusagen noch vielleicht der Klassizismus irgendwie gedacht hat. Ne? Das ist der Moment, in dem sich Kunst bestimmen lässt, nicht der, in dem sich diese Subjekt-Objekt-Definition, also in dem es in eine Interaktion tritt und dann eigentlich was passiert so? Das ist es. Das wäre es, die ästhetische, die Bestimmungsgrund der Ästhetik, genau. Und der Einbeziehung aller Vergesellschafteten und so weiter Voraussetzungen. Das ist sozusagen, aber im Grunde wäre es das. Ne? Das ist dieser Moment ist auch ein ganz guter Begriff, finde ich. Moment. Das ist also, der sich eben entfaltet und auch, aber natürlich auch immer wieder zurückschlägt. Also auch das Kunstwerk wird auch wieder sozusagen unzugänglich. Es bleibt plötzlich wieder in einem Status, der auch zwangsläufig unzugänglich ist. Es ist sozusagen nie Teil des Subjekts. Es wird nie Gegenstand der Identität. Es wird nie nur als Erfahrung und die sich eben auch über Erinnerung speist. Ne? Und ich glaube, jeder, der Kunstwerke schon mal gesehen hat, kennt ja diese Erfahrung. Ne? Dass man dann so ein Kunstwerk sieht und da sozusagen irgendwas passiert, was man jetzt aber erstmal auf Anhieb sozusagen gar nicht auf den Begriff bringen kann, weil man es eben nicht sofort über, wie sozusagen, sich nicht sofort identisch machen kann, wie auch dennoch angesprochen wird an etwas oder durch etwas, was die eigene Geschichtlichkeit, die eigene Subjektivität auch schon erfahren hat. Ja. Aber eben nicht eindeutig, sondern immer in diesem komischen. Und das ist selbst bei Kunstwerken, die, wo so ganz platt der Jargon sagt, das ist schön oder so, was weiß ich, wie selbst gerade Werke oder Romantik zum Beispiel sind gerade in diesem Sinne extrem nicht schön, weil völlig unzugänglich, also viel hermetischer, als man sozusagen gemeinhin denkt. Wenn man jetzt bei Caspar David Friedrich einen untergehenden Mond sieht, ist das nicht der untergehende Mond, sondern das ist irgendwie romantische Kunstauffassung, die was ganz anderes ist, ja ganz theoretisch. Ne? Das ist ein Programm und kein Abbild in dem Sinne. Ne? Und diese Performativität, das ist eben eine sehr angesagte Richtung, soweit ich das mitkriege. Ich bin jetzt auch nicht so weit drin. Aber ich weiß es zumindest auch von Akademikern, also wie zum Beispiel Juliane Rebentisch, Professorin, glaube ich, in Offenbach, die auch verschiedene Bücher veröffentlicht hat, wie die Kunst der Freiheit, heißt eins, bei Suhrkamp erschienen, wo sie eben auf Ästhetisierung setzt und sagt, das ist ja okay, dass es das gibt, Politik muss sich ästhetisieren und das ist Teil des Ganzen. Kann auch ein Vorteil sein, weil man da angeblich immer eine Differenz hätte zwischen Schein und Wirklichkeit oder zwischen, es würde sozusagen einen kritischen Puls auslösen. Und ich glaube, das ist völlig falsch, weil die völlig unterschlägt, wie gesellschaftlich sich sozusagen Ästhetik verhält, wie auch Politik hervorgebracht wird. Und dort wird eben Performativität gehypt als der neue Trend. Also das ist ja wohl auch so, dass auch viele Künstler sich auf sowas beziehen oder eben auch viele Theaterleute in die Kunst drängen und umgekehrt. Kaum eine Theaterführung ohne Videobilder auskommt, wie auch umgekehrt. Zum Beispiel Leute wie Tino Segal, die faktisch sowas Theatrales auch machen. Ne? Also das, und ich finde, dass jetzt mit Yael Batana und ihrer Aktion in Köln sozusagen auch zeigt, worauf das hinauslaufen muss. Also das ist sozusagen, das Falsche liegt so nahe. Und das ist eben zwar natürlich immer auch noch, da bin ich schon mit Sartre in diesem Punkt d'accord, dass man sich immer entscheiden muss. Ne? Also auch Batana muss sich entscheiden, Antizionistin zu sein. Aber dennoch ist über das Falsche des Besonderen zeigt sich eben auch das Falsche des Ganzen. Also das bin ich fest von überzeugt. Ne? Ich wollte nur zu dem Performativitätsbegriff noch sagen, dass also das, was Sie jetzt genannt haben, wie finde ich das so sehr spannend zwischen dem Rezipienten als dann doch irgendwie dem Betrachter oder dem Angesprochenen, wie das dem irgendwie so angetragen wird, was da jetzt passiert, und dem Agierenden, dem Künstler oder der Künstlerin oder den dafür bezahlten Schauspielern oder so aufmacht. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Art von Performativität, die diese Trennung nicht so sehr aufmacht. Und die kann auch eine Malerei oder ein statisches Werk vielleicht als Gegenteil, also wo es nicht irgendwie mir gezeigt wird, wie andere handeln unbedingt, kann es auch machen. Gut, aber das wäre dann für mich nicht mehr Performativität, sondern, also weil letztendlich Ich glaube, dass Kunst zwingend Form hat und die Form auch entschieden ist, also beschlossen ist. Die ist sozusagen nicht, die ist nicht verhandelbar. Und wenn man jetzt meinetwegen Jackson Pollock nimmt, dann können wir natürlich sagen, das war performativ, also das Action Painting. Aber letztendlich ist gültig bei Pollock das Werk, also das Kunstwerk, das Gemälde. Und jedenfalls da wird Pollock interessant. Also während die ganze Genese, die eingespielt wird, auch über Fotografien oder was eben auch Pollock explizit auch eingebunden hat in seinen ganzen Künstlerstatus, finde ich problematisch. Ne? Performativität, wie Sie richtig sagen, heißt eben nicht nur, da macht jemand was und man guckt zu und wird irgendwie einbezogen, was so ein bisschen Mitmachtheater ist oder so, ne? Aber man bleibt sozusagen immer noch eine Trennung zwischen den Profis und den Amateuren in gewisser Hinsicht, während die Batana will das ja gerade nicht. Also Batana, und das ist auch der Trend, das war auch die Biennale, da waren die Occupy-Aktivisten, waren die Kunst, ne? Selbst, die mussten nicht irgendwie sich von irgendwas absetzen, ne? Was ihnen dann auch selbst irgendwie aufgefallen ist, dass es irgendwie schräge ist. Ne? Irgendwann haben sie sogar selbst diese Leute kapiert, dass sie irgendwie vielleicht instrumentalisiert werden oder so. Ne? Ich meine aber auch eher zum Beispiel zum Thema Performativität, auch von einem statischen Objekt, dass es irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendwie so abstrakten Expressionismus oder so argumentiere, wie Mark Rothko, also riesige Bilder, die es einfach schwer machen, mich als, also dass ich mich verorten kann davor. Mhm. Also es fordert eine Art von Präsenz von mir auf. Okay, ja. Das hätte ich jetzt als Performativität, also das wäre aber eine. Ja gut, also als Anteil der Ästhetik, der ästhetischen Erfahrung im Grunde, wo der Betrachter, die Betrachterin sich selbst erfährt, in dem Maße, wie sie sich auf ein Kunstwerk einlässt und nachvollzieht oder auch nicht nachvollzieht, also auch in die Grenzen stößt dessen, was jetzt da sozusagen mit einem selbst passiert, wie auch mit dem Kunstwerk in diesem Verhältnis zueinander. Ja, okay. Das ist dann immer schwierig, wenn ein Begriff irgendwie einmal bestimmt ist, den dann sozusagen, also dass man sich nicht sozusagen, ich glaube auch, dass es so ein Verhältnis gibt eben zwischen Kunst und demjenigen, der sie betrachtet. Und das könnte man natürlich immer als etwas, was sich im Augenblick der Betrachtung hervorbringt, und das ist ja Performativität, etwas, was im Augenblick seiner Entstehung etwas wird, ne? Das könnte man natürlich dann auch irgendwie so fassen, das würde ich auch, verstehe schon, was Sie meinen. Diese Aktion von den zwei Schweigeminuten, die lässt diesen Raum ja eigentlich fast gar nicht mehr zu. Also, die sagt halt, ich tu das und dann, keine Ahnung, hast du dich von der Geschichte, keine Ahnung, bringst du dein falsches Handeln zum Ausdruck oder so mit dem. Also, es gibt den Lösungsweg vor und fordert auch so ein, dass es eigentlich nicht möglich ist, das zu. Genau, also das ist gut beschrieben. Es ist tatsächlich auch sehr autoritär. Ne? Also es gibt tatsächlich auch in Köln eben Leute, die auch Theaterleute, die sagen, sie gehen da auch hin. Also oder zur selben Zeit sind sie auch am Dom. Das Kölner Dom ist ja so ein recht großes Gelände und werden dort den Tag feiern als die Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und als Tag der Feier für den Staat Israel und laut sein und Musik machen und die, was weiß ich alles, also gerade eben nicht schweigen. Ne? Also das ist sozusagen, um sich auch inhaltlich natürlich das kritisierend, aber auch dieser Punkt des extrem Autoritären, was so offen und frei tut, ist im Grunde sehr hart und genau, repressiv. Ne? Und Yael Batana, dazu gesagt, ist eben auch Künstlerin aus Israel, die lange in den Niederlanden gelebt haben und jetzt in Berlin lebt und mit der, insbesondere mit der Bewegung zur Rückkehr der Juden nach Polen in über sehr, sehr langen Zeitraum auf fast allen großen Kunstfestivals vertreten war, auf der Berlinale, also das ist das Filmfestival, vertreten war, auf Theaterfestivals, die ist also eine sehr, sehr gut. Die hat sozusagen wirklich eine Karriere gemacht. Das ist sozusagen keine, ich will damit nur deutlich machen, dass das eben auch einen Widerhall findet in den in den großen Institutionen, bei den Kuratoren und so weiter. Das ist eben das Dramatische, finde ich. Ne? Man könnte ja sagen, ich meine, welche Spinne, aber das ist eben, da werden sozusagen gerade Grenzen eingerissen, was sehr, sehr, finde ich, sehr bedrohlich ist. Ne? Könnt ihr jetzt nochmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.